إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، بارك الله فيكم. ومثل أنت ريح السفر عبش ومدوش مش في قسم. بدأنا قبل دروس بالكلام حول العهد المدني، حول العهد المدني أو ما بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أو المرحلة المدنية، أي حياة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. وكنا قد تكلمنا بارك الله فيكم كيف وصل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وبناء النبي صلى الله عليه وسلم مسجد قباء، وبناء النبي صلى الله عليه وسلم المسجد النبوي. ثم تكلمنا بارك الله فيكم عن الحالة السياسية أو حالة المدينة سياسيا واجتماعيا ودينيا. ثم تكلمنا عن الإخاء بين المهاجرين والأنصار، وعن بناء النبي بعائشة، وآخر شيء تكلمنا عنه كان مشروعية الأذان. تكلمنا آخر شيء عن مشروعية الأذان، واليوم بارك الله فيكم سنتابع في هذا الباب، نتابع في سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بارك الله فيكم. Wir haben schon angefangen vor ein paar Unterrichten mit dem zweiten Teil von der Geschichte von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und durch Reisen und durch Barakallahu fikum Termine konnten wir eigentlich das nicht weitermachen in den letzten Wochen. Und jetzt machen wir weiter. Wir haben in dem zweiten Teil angefangen mit der Auswanderung. Dann, Barakallahu fikum, haben wir über die Medina gesprochen, wie die Medina war, wer in Medina gelebt hat. Dann haben wir gesprochen über Bau von Quba-Moschee und Bau von der Propheten-Moschee. Und dann, Barakallahu fikum, haben wir gesprochen über die Lage in Medina, politisch, religiös, sozial, Gesellschaft, wer dort war. Es gab Al-Muhajirun, Al-Ansar, die Juden und manche von Mushrikin, und natürlich Barakallahu fikum haben wir über diese Lage gesprochen. Dann haben wir über die Brüderlichkeit und Geschwisterlichkeit zwischen den Muslimen in Medina, und wir haben über zwei Themen, die wichtig sind, gesprochen. Und zwar einmal, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Aisha geheiratet hat. Und dann, Barakallahu fikum, auch haben wir gesprochen über Al-Adhan. Al-Adhan, das wird Gebetsruf. Das haben wir alles schon hinter uns. Und heute machen wir weiter, Barakallahu fikum. Und wir sind noch im ersten Jahr der Auswanderung. Wir sind im ersten Jahr der Auswanderung. Und sage ich jetzt, einige wichtige Sachen noch in diesem Jahr. Also in diesem Jahr gab es die Auswanderung, Bau Quba-Moschee, Bau von Propheten-Moschee, Brüderlichkeit zwischen Al-Muhajirin und Al-Ansar, die Leute aus Mekka und die Leute aus Medina, den Vertrag mit den Juden. Der Prophet hat einen Vertrag mit den Juden gehabt, und Heiraten von Aisha, und dann Barakallahu fikum auch Al-Adhan, das wird Gebetsruf. Machen wir weiter. Und so, wir sprechen heute über diese Brigaden, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam geschickt hat. Es gab noch keinen Krieg zwischen den Muslimen von einer Seite und den Leuten von Mekka. Es gab keinen Krieg, aber es gab so Brigaden. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat manche Brigaden geschickt. Und es war, manche Gelehrten sagen, diese Brigaden waren im zweiten Jahr und andere sagen, nee, das waren im ersten Jahr. Hauptsächlich, dass man versteht, Barakalofikum, diese Brigaden, die waren nicht jetzt, um einen Krieg anzufangen, sondern das war eigentlich strategisch gesehen, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam den Handelsweg von den Mushrikin sozusagen sperrt, damit sie ihn und die Muslime in Ruhe lassen. سنتكلم بارك الله فيكم اليوم حول أحداث جرت في السنة الأولى. قلنا الأحداث التي جرت تكلمنا عنها: بناء المسجد قباء، بناء المسجد النبوي، نزول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، ثم معاهدة النبي صلى الله عليه وسلم اليهود، بناء المسجد، المؤاخاة بالمهاجرين والأنصار، بناء النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة، وكذلك مشروعية الأذان. ثم بارك الله فيكم سنتكلم اليوم حول الأمور التي جرت في السنة الأولى. هناك من أهل العلم من قال أنها في السنة الثانية، وعبارة عن سرايا. السرية هي الفرقة من الجيش التي لم يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم. انتبه، هو الغزوة النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها. النبي لما يكون تسمى غزوة، والنبي لما يكون تسمى سرية. فهذه السرايا كانت، بعض الناس يقول كانت من أجل يعني نهب قريش، أبدا. السرايا كانت من أجل، بارك الله فيكم، قطع الطريق على المشركين في تجارتهم إلى الشام، حتى يتركوا النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين يدعون إلى الله سبحانه وتعالى. لأن يعني بغير هذا الأمر ما يعني ما كان يستطيع يفعل أي شيء، وهذا أمر استراتيجي يسمى اليوم. فالسرايا التي كانت في هذا العام كانت إذن لماذا، بارك الله فيكم، حتى يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ الإسلام، وحتى يشعر أهل قريش أن له منعة وله قوة. كانت قريش تذهب بتجارتها إلى الشام، عندهم رحلة الشتاء ورحلة الصيف، فكانوا يذهبوا بتجارتهم إلى الشام، ولما يذهبوا التجارة إلى الشام تمر على المدينة، تمر على المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قطع عليهم الطريق، قطع عليهم الطريق بحيث أنه يعني يسخن فيهم، بحيث أنه يشعروا أن النبي صلى الله عليه وسلم له قوة، ويتركوا النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته. أول هذه السرايا كان في شهر رمضان من السنة الأولى للهجرة. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عمه حمزة في 30 راكبا من المهاجرين، وعقد له لواء أبيض حمله أبو مرثد الغنوي، وأمره أن يعترض عيرا لقريش. العير هي القافلة، هي القافلة التي تحمل التجارة وغير ذلك، بارك الله فيكم. وطبعا يكون معها من المشركين من يحرسها، من يحرسها. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم 30 راكبا. انتبهوا العدد، يعني ليس هذا العدد الكبير. وفي عير قريش كان أبو جهل ومعه 300 من المشركين، 300 هم 30 بس 300. فهذه القضية من أجل حرب. فزار حمزة، فسار حمزة رضي الله عنه ومعه حتى وصلوا ساحل البحر، فهناك تصافوا للقتال. يعني وجد أبو جهل وأبا جهل ومعه، فتصافوا للقتال، خلاص يريدوا يقاتلوا. فمجدي بن عمرو الجهني حجز بينهم وأطاعوه، وانصرف الطرفان، انصرف الطرفان. بارك الله فيكم. والسرية الثانية كانت في شوال، كانت في شوال من السنة الأولى، وكانت تحت إمرة عبيدة ابن الحارث ابن عبد المطلب. عبيدة ابن الحارث ابن المطلب عفوا. وكان في 80 رجلا راكبا من المهاجرين، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعترضوا عيرا لقريش، فوافوها ببطن رابغ، وكان أبو سفيان معه العير، فتراموا بالنبل أو بالنبال. ثم خشي المشركون أن يكون المسلمين قد كمنوا لهم فذهبوا، وفر من القرشيين المقداد ابن الأسود وعقبة بن غزوان، وأتوا إلى المسلمين لأنهم كانوا قد أخفوا إسلام ما هو ما. وفي هذه السرية أطلق أول ساهم في الإسلام، قيل أنه سعد بن أبي وقاص وقيل أنه عبيد بن حارث. وأما السرية الثالثة فكانت في آخر شوال، فكانوا 20 رجلا من المهاجرين وعلى رأسهم سعد بن أبي وقاص، فكانوا يكمنون النهار ويسيرون الليل حتى وصلوا إلى موضع قرب الجحفة سمى الخضاب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ما تتجاوزوا هذا المكان، وصلوا إلى هذا المكان ما تجاوزوا، فعلموا أن العير قد مرت، يعني تجارة قريش مرت، فتركوها وعادوا. هذه السرايا بارك الله فيكم كانت لمعاقبة المشركين، وكانت لاسترداد الأموال التي أخذها أهل قريش من المسلمين، هم أخذوا كل مالهم، وكان يقصد بها إفهام قريش أن مصلحتهم تقتضي التفاهم مع المسلمين، وأن يكون هناك تفاهما بينهم، وأن يكفل للمسلمين حق حرية الدعوة إلى الدين وحرية الإعلان عن عقيدتهم. إذن هذه السرايا لم تكن من أجل الحرب ولا من أجل المال أو أنه يكون قطع الطريق، لا لا، وإنما كانت من أجل إفهام أهل قريش أن المسلمون أن المسلمين أصبحوا قوة وعندهم ما يكفيهم حتى أيضا يغيروا على عير قريش. فإذا أردتم الحرب أهل الإسلام يستطيع أن يحارب، أما إذا ما أردتم هذه فهذا أمر آخر. فبعض المستشرقين زعم أن هذا كان للسلب والنهب، وهذا كذب، لأن أهل المدينة وأهل مكة لم يكونوا يعيشوا على السلب والنهب، ما كانوا يعيشوا على السلب والنهب. وأما المهاجرون فكان من حقهم أن يسترجعوا أموالهم التي أخذها أهل قريش، واحد أخذ لك مالك ما ترجع مالك؟ فسبحان الله، الذي يريد أن يطعن في الإسلام سيطعن في الإسلام مهما قلت. ونحن نتكلم عن التاريخ، هذا تاريخ، فنسأل الله السلام. بارك الله فيكم. تعبن جزاك توقتي فهم ما عن من ديزن mit auch Geschehnissen in der, im ersten Jahr nach der Auswanderung. Und wir haben schon über ein paar gesprochen und machen wir weiter, Barakallahu fikum, mit diesen Brigaden, die der Prophet Muhammad s.a.w. geschickt hat. Das heißt Saraya. Saraya. Brigaden sind Saraya. Aber wenn man sagt Ghazwa, Ghazwa, das wird sozusagen ein Schlacht- oder Kriegszug. Also nicht Beutezug, sondern Kriegszug, das ist Barakallahu fikum, als der Prophet dabei war. Aber bei diesen Brigaden, der Prophet Muhammad Sassan war nicht dabei. Und wichtig ist zu verstehen, die Leute von Mekka, die haben zwei Karawanen gehabt. Zwei Handelskarawanen. Eine Handelskarawane, die war nach Damaskus, und eine war nach Jemen. Eine Karawane war nach Jemen. Und diese beiden Karawanen, die hießen Rihlat al-Shita' wal-Sayf, das ist Karawane nach Jemen und Karawane, wenn in Syrien Sommer ist, dann waren sie in Jemen und in Syrien, und wenn in Jemen, dann umgekehrt. Der Prophet Muhammad sallam hat diese Brigaden geschickt, weil diese Karawanen kamen an Al-Madina. Also der Weg ist über Al-Madina. Die können nicht anders. Und passt auf, die Leute von Mekka, die haben das ganze Vermögen der Muslime weggenommen. Und sie wollten den Propheten töten. Und sie wollten die Muslime auch töten. und umbringen. Und sie haben, auch manche haben ihre Kinder und Frauen in Mekka verlassen, weil sie sie nicht mitnehmen konnten, weil die Leute von Mekka das nicht akzeptiert haben, die Muschrikin, die Götzendiener. Und der Prophet Muhammad s.a.w. wollte ihnen hier ein Zeichen geben, dass die Muslime stark geworden sind und dass man sozusagen für die Muslime jetzt mit den Muslimen rechnen muss. Das ist nicht wie früher, wie in Mekka. Und hier, barakallahu fikum, hat der Prophet Muhammad s.a.w. in diesem Jahr 3 Brigaden geschickt. Die erste Brigade war in Ramadan. Und der Führer war Hamza, der Onkel von unserem Propheten Muhammad s.a.w. Die waren 30 Leute, 30 Leute. Und die Flagge hat Abu Marfad getragen. Und der Prophet hat Hamza geschickt, damit er die Karawane von Quraysh stoppt. Aber übrigens, die Karawanen von Quraysh, als sie geschickt worden sind, hat man mit ihnen auch Schutzleute geschickt. Die waren nicht ein und zwei, die waren sehr viele. Und die Führer von Mekka waren dabei. Und hier war der Führer Abu Jahl. Abu Jahl. Und 300 Leute mit ihm. Die Muslime waren 30, die anderen 300. Das heißt, wenn man Krieg haben möchte, dann macht man so nicht. Oder wenn man auch diese Leute angreifen will, um ihr Gelder und so weiter zu nehmen, dann macht man nicht. Aber das war ein Zeichen. Auf jeden Fall, dann haben sie sich an die Küste des Meeres, des Roten Meeres, die haben sich dort getroffen. Und sie haben die Stellung für Krieg genommen, beide Gruppen, die Muslime 30, die anderen 300. Dann kam eine Person, die ist Mejdi ibn Amr al-Juhani, der hat gesagt, nein, das geht nicht und sowas. Dann haben beide sozusagen, dann haben beide angenommen und die sind weg. Und es gab keinen. Das war das erste. Dann einen Monat später ungefähr, in Shawwal, hat der Prophet Muhammad s.a.w. Ubaida ibn al-Harith auch geschickt in 80. Der führte 80 Leute von den Leuten aus Mekka und sie haben Rabah, das ist eine Stadt heutzutage, die ist bekannt in Saudi-Arabien, die haben dort in der Nähe von Rabah die Leute von Mekka getroffen. Abu Sufyan war der Führer und sie haben nur Pfeilenbogen benutzt, aber dann haben die Muschrikin, die Götzendiener, haben gedacht, die Muslime haben für sie einen Rückhalt und so weiter gemacht. Deshalb haben sie, da haben sie gedacht, das wäre Falle und deshalb sind sie weggegangen. Die dritte Brigade war die Brigade von Sa'd ibn Abi Waqqas. Sa'd ibn Abi Waqqas, das war am Ende von Monat Shawwal. Auch die waren 20 Muslime. Und der Prophet Muhammad s.a.w. sagte ihnen, wenn ihr den Platz, das heißt Al-Khatwa, wenn ihr diesen Platz erreicht, dann geht nicht weiter. Findet ihr die Leute von Mekka? Okay, findet ihr die Leute von Mekka nicht, dann kommt ihr zurück. Dann haben sie, dann waren sie dort, sie haben die Leute von Mekka nicht gefunden, sie sind zurückgegangen nach Medina. Diese Barakallahu fikum Brigaden, die waren nicht um jetzt die Leute, um wie manche Orientalisten behauptet haben. Sie haben behauptet, ja, das war nur sozusagen Pandidenkrieg. Das stimmt nicht. Und zwar, das waren erstmal, um ein Zeichen zu setzen, dass die Muslime stark geworden sind. Man soll mit den Muslimen verhandeln. Man soll wissen, die Muslime, die sind nicht wie in den Zeiten von Mekka. Und sie dürfen auch sozusagen ihr Territorium verteidigen. Und die Leute aus Mekka, speziell die Muslime, die haben alles verloren. Und die Götzendiener von Mekka, sie haben von ihnen alles weggenommen. Deshalb, das ist ihr gutes Recht, dass sie nach ihrem Vermögen verlangen. Und manche von ihnen, sie dürften Mekka nicht verlassen. Und das war auch durch diese Brigaden die Möglichkeit, dass manche Mekka verlassen und dass sie zu Muslimin sozusagen auswandern. Und als bester Beweis dafür ist die Zahlung. Der Prophet hat nicht jetzt, wenn man nur das Geld und das Vermögen von den Leuten haben will, die sind 300 und die Muslime sind 30. Also die Zahl ist weder für Krieg noch für, sondern das ist eher symbolisch, barakallahu fikum, hier gesehen und nicht als jetzt Krieg zu Allah ta'ala ala wa ala. في هذه السنة ولد عبد الله بن الزبير، فكان أول مولود ولد في الإسلام بالمدينة من المهاجرين، وأمه أسماء رضوان الله عليها بنت أبي بكر، وأبوه طبعا الزبير بن العوام رضوان الله عليهما. ولما ولد عبد الله بن الزبير كبر المسلمون. لماذا؟ لأن اليهود كانوا قد سحروهم أن لا يلد منهم أحد، ربط يعني. فلما كان يعني لما لما لما لما ولد عبد الله بن الزبير فرح المسلمون بذلك فرحا عظيما. فأتت أسماء به النبي صلى الله عليه وسلم فضعه في حجره، ثم حنكه بتمرة، ثم دعا له وبرك عليه، وكان أول مولود يولد بارك الله فيكم للمهاجرين. أما بالنسبة للأنصار فكان أول مولود النعمان ابن بشير، النعمان ابن بشير. ومن الذين ماتوا في هذه السنة كلثوم ابن الهدم الأنصاري، وكان شيخا كبيرا أسلم قبل مقدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتوفي أيضا أبو أمامة أسعد بن زرارة أحد النقباء الاثني عشر. وهذا بالنسبة لي الأمور التي حصلت، يعني أهم المسائل التي حصلت في السنة الأولى للهجرة. بارك الله فيكم. In diesem Jahr wurden zwei صحابة geboren. Erstens عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير. Abdullah ibn Zubair, sein Vater ist Zubair ibn al-Awwam und seine Mutter ist Asma bint Abi Bakr. Und er war das erste Kind, das erste Baby, was geboren worden ist, der kommt aus Mekka. Weil die Mutter und der Vater kommen aus Mekka. Und die Muslime haben Takbir, die haben Allahu Akbar gesagt und sie waren so froh, als Abdullah ibn Zubair geboren war. Warum? Weil die Juden gemeint haben, dass sie die Muslime verzaubert haben und kein muslimische Familie wird ein Kind bekommen. So waren die Muslime froh, dass das nicht so ist, wie die Juden gesagt haben. Von Al-Ansar, von den Leuten aus Medina, das erste Baby war An-Nu'man ibn Bashir. An-Nu'man ibn Bashir. Barakallahu fikum. Als Asma Abdullah geboren hat, kam sie mit ihm zum Propheten. Der Prophet hat ihn genommen, der hat ein Stück Dattel genommen und er hat das gekaut und dann hat er das in seinen Mund, etwas von Speichel in seinen Mund getan und er hat für ihn mit Gebet gemacht und er hat ihn gesegnet. Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. In diesem Jahr, auch barakallahu fikum, wurden zwei Leute oder starben zwei Leute. Einer hieß Kulthum ibn al-Hidm al-Ansari. Der war ein alter Mann, der den Islam angenommen hat, bevor der Prophet Muhammad s.a.w. nach Medina auswanderte, war er Muslim. Und er starb in diesem Jahr. Manche Gelehrten haben gesagt, nein, das war vor Badr. Und der zweite, der gestorben ist, war Abu Umama As'ad ibn Zurara. As'ad ibn Zurara. Und er war der Erste, der die Jumu'ah in Medina gemacht hat, bevor der Prophet Muhammad s.a.w. in Medina ankam. Salawatullahi wa sallamu alayhi. Das sind, barakallahu fikum, die wichtigsten Ereignisse in dem ersten Jahr. Es gibt natürlich andere Ereignisse jetzt, aber wir machen das, inshallah, kategorisch. Und dann kommen wir zum zweiten Jahr. As-sanatu al-thaniya min al-hijra. As-sanatu al-thaniya min al-hijra. Wa min ahamm al-umuri allati kanat fi hadhihi as-sana tashri'u al-jihadi fi al-islam. Tashri'u al-jihad fi al-islam. مرة أخرى هذه الدروس هي دروس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم راح نتكلم عن التاريخ كيف كان الأمر ولماذا وتحليل مثل هذه الأمور الجهاد طبعا هو من بذل الجهد بالنفس والمال اللسان القلب ويطلق كذلك على مجاهدة قتال الكفار ومجاهدة النفس الشيطان الفساق على مجاهدة الإنسان نفسه ضد الشهوات مجاهدة الفساق باليد أو اللسان أو القلب ولا غير ذلك كله يسمى جهاد هو بذل الجهد في الشيء الجهاد هو بذل الجهد في الشيء وليس نوعا واحدا انما انواع واحد الانواع هو القتال والمقصود هنا هو مشروعيه القتال مشروعيه القتال مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكه 13 عاما يدعو الى الله بالحكمه والموعظه الحسنه واهل مكه يحاربون النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذونه ويؤذون أصحابه والمسلمون يزيدون عددا وقوة وإيمانا وأمرهم الله سبحانه وتعالى بالصبر قال تعالى واصبر وما صبرك إلا بالله واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون وقال تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور وقال تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم وقال واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا إذن في مكة كان الأمر بالصبر والتقوى كان الأمر انتبه بالصبر والتقوى أي أمر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بالصبر والتقوى في مكة فبعد الهجرة بعد الهجرة أنزل الله سبحانه وتعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولا عاقبة الأمور والإذن لا يكون إلا من بعد المنع يعني أولا كان ممنوع القتال الله سبحانه وتعالى أمرهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ما تكمل شيء تصبر وتتقي الله سبحانه وتعالى ولكن بعد ذلك أذن له ويرى بعض أهل العلم أن الأول آية نزلت في القتال هي وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقيل أن أول آية إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. إذن هناك قول أن الجهاد شرع في السنة القتال شرع في السنة الأولى، وهناك قول أنه شرع في السنة الثانية، ولكن كحرب شرع والله تعالى أعلم في السنة الثانية، والله تعالى أعلم وأعلم. بارك الله فيكم. Im zweiten Jahr, natürlich gab ein großes Ereignis und bitte jetzt anschnallen, wirklich anschnallen. Und weil dieses Thema, wenn wir über dieses Thema sprechen, dann ist das auch sehr gefährlich geworden, ja? Weil man uns sofort in eine Ecke schieben möchte. Und sagt man, ja, schau mal her, was ihr sagt. Ich rede über Geschichte. Ich rede über die Geschichte. Wenn man zum Beispiel heute spricht über die Kriege, die Römer geführt haben, und über den Zweiten Weltkrieg und über den Ersten Weltkrieg, heißt das, dass man zum Krieg aufruft? Natürlich nicht. Und wir reden über Geschichte. Und deshalb, barakallahu fikum, das Erste, was in diesem Jahr, was ein großes Ereignis war natürlich im zweiten Jahr, das war, barakallahu fikum, Erlaubnis für den Propheten, sallallahu alaihi wasallam, dass die Muslime kämpfen. Und das ist, barakallahu fikum, natürlich von einer anderen Seite, das ist Al-Jihad in der kriegerischen Bedeutung. Al-Jihad, das bedeutet, sich zu bemühen. Sich zu bemühen. Es gibt verschiedene Arten. Sich zu bemühen mit Zunge, sich zu bemühen mit Herzen, sich zu bemühen mit Geld oder Vermögen, sich zu bemühen mit Seele und sich zu bemühen gegen die eigene Psyche, gegen den Scheitan, gegen die Leute, die schlecht machen, gegen die Leute, die die Religion vernichten wollen. Es gibt verschiedene Arten. Aber was hier gemeint wird, im zweiten Jahr nach der Auswanderung von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wurde ihm Erlaubnis von Allah subhanahu wa ta'ala gegeben, dass er kämpfen darf. Und pass auf, das wurde erlaubt. Das heißt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war in Mekka 13 Jahre. 13 Jahre lang. Er hat niemals eine Waffe getragen. Und er hat niemals zum Kampf aufgerufen. Und er hat die Leute von Mekka nicht angegriffen oder er wollte sie nicht mit Schwert bekämpfen. Obwohl die Leute von Mekka, sie wollten ihn töten. Sie haben seine Gefährten getötet und sie haben ihn gefoltert und sie haben seine Gefährten gefoltert. Was sollte man in Mekka tun? Man musste eigentlich Geduld zeigen und Allah fürchten und keine Waffe tragen und nicht kämpfen. So war in Mekka. Die Sahaba kommen zum Propheten. Manche von ihnen, die waren Reiter, wie Hamza zum Beispiel oder wie Umar oder andere, sagen, oh Prophet, schau mal, was mit uns passiert. Wann werden wir doch Erlaubnis bekommen? Der Prophet sagte, Allah hat mir keine Erlaubnis gegeben. Er muss Allah fürchten, er muss Geduld zeigen. So war die Sache. Allah sagt dem Propheten zum Beispiel die Sura 16, Sura An-Nahl, die Ayah 127. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Du musst Geduld zeigen, du musst standhaft sein. Und du machst das für Allah subhanahu wa ta'ala. Du machst das für Allah subhanahu wa ta'ala. Sei standhaft, deine Standhaftigkeit ist nur durch Allah möglich. Sei nicht traurig über sie und sie sei nicht in Beklommenheit wegen der Ränke die sie schmieden. Zeig Geduld. Allah subhanahu wa ta'ala sagt auch dem Propheten, وَلِمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ Surat Shura. Das ist für diejenigen, die Geduld zeigen und die verzeihen. Das ist sehr schwer zu schaffen. Sehr schwer zu schaffen. Und es gibt sehr viele, barakallahu fikum, Ayah, die rufen dazu auf, dass der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, Geduld zeigt. Salawatullahi wa salamuhu alayhi. Bis barakallahu fikum, dann Allah subhanahu wa ta'ala herabgesandt hat. Es gibt drei Ansichten von Gelehrten. Manche sagen, die Erlaubnis, dass die Muslime kämpfen dürfen, war in Surat al-Hajj. In Surat al-Hajj. Die Ayah 39, die Ayah 39, Surat al-Hajj ist 22, die Ayah 39. Erlaubnis zum Kampf ist denjenigen gegeben, die bekämpft wurden, weil ihnen ja Unrecht zugefügt wurde. Und Allah hat wahrlich die Macht, ihnen zu helfen. Ihnen, die zu Unrecht aus ihren Wohnstätten vertrieben wurden, nur weil sie sagen, unser Herr ist Allah. Und wenn Allah nicht die einen Menschen durch die anderen abgewehrt hätte, so wären fürwahr Mönchsklausen, Kirchen, Betthäuser und Gebetsstätten zerstört worden, in denen Allahs Name häufig genannt wird. Und Allah wird ganz gewiss denjenigen helfen, die ihm helfen. Allah ist wahrlich stark und allmächtig. Subhanahu wa ta'ala. Natürlich, wala yansuran Allahu man yansuruh, da hat man hier gesagt, und Allah wird ganz gewiss denjenigen helfen. Nein, denjenigen den Sieg geben, der sich für Allah subhanahu wa ta'ala einsetzt. So ist falsch, diese Barakallahu fikum, ihnen zu helfen. Das heißt, das war diese Ayah. Und manche Gelehrten sagen, nein, das ist in Surat al-Baqarah, die Ayah 2, die Ayah 190. Die sagen, das ist in Surat al-Baqarah, die Ayah, barakallahu fikum, 190, und zwar, وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ Das heißt, und kämpft auf Allahs Weg gegen diejenigen, die gegen euch kämpfen, doch übertretet nicht, Allah liebt nicht die Übertreter. Das heißt, ihr dürft kein Unrecht tun. Manche Gelehrten sagen, das ist das. Und manche sagen, das ist in Surat Tauba, das wird in Surat 9, in Surat 9, Ayah 111. Die Ayah 111. Das heißt, Allah hat von den Gläubigen ihre eigene Person, ihre eigene Seelen sozusagen und ihren Besitz dafür erkauft, dass ihnen der Paradiesgarten gehört. Sie kämpfen für Allahs Weg und so töten sie und werden getötet. Das ist ein für ihn bindendes Versprechen in Wahrheit. In Tora, in Evangelium und im Koran. Manche sagen, das ist so. Aber Allahu alam, das ist die erste Surat al-Hajj, das ist die richtige in diesem Zusammenhang. Das bedeutet, der Prophet sallallahu alaihi wasallam und die Muslime haben damals Erlaubnis bekommen von Allah subhanahu wa ta'ala, dass sie kämpfen können. Nochmal, das ist kein Aufruf, dass man jetzt kämpft. Ja? Nicht, dass einer kommt und sagt, sondern wir reden über die Geschichte, barakallahu fikum. So war die Sira, so war die Geschichte von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لماذا كان الجهاد في الإسلام؟ أولا لتأمين دعوة الإسلام. لتأمين دعوة الإسلام. لكي يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ الدعوة ولتأمين المسلمين لأن المسلمون صاروا يذبحوا ويقتلوا طب ما العمل؟ ثانيا الانتصاف للمظلوم من الظالم ومساعدة المظلوم حتى ما يبقى المظلوم مظلوم. وليس من الحق والعدل أن يترك أهل الشرك أن يفعلوا كل ما يريدون، وأهل الإسلام فقط ينظرون وهم يذبحون ويقتلون وتؤكل أموالهم بالباطل. نشر السلام والأمان في الأرض واحترام المقدسات واحترام الأديان، لذلك شرع الأمر. وكذلك بارك الله فيكم، حتى يكون الإسلام لكل زمان ومكان، حتى يعلم الناس عن هذا الدين، حتى يعلم الناس عن هذا الدين. وقد يكون فرض الجهاد، قد يكون فرض عين، وقد يكون فرض كفاية، ولكن الأصل فيه أنه فرض كفاية، يعني ليس على الكل أن يفعل ذلك، وإنما طائفة، وإنما طائفة. وهنا أنبه على مسألة، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، ألا وهي لو سألنا الآن أحد الناس وقلنا له لماذا في بلدكم وزارة دفاع، وزارة الدفاع، سيقول حتى نؤمن، حتى نحمي الناس ونحمي البلد، وحتى ينتشر السلام، وحتى ينتشر العدل. طيب، وكذلك في ديننا، حتى يحمى الناس وينتشر السلام وينتشر العدل. فالله سبحانه وتعالى أهم بذلك بضوابط وشروط، بضوابط وشروط، وليس الله كل واحد يأتينا ويقول يلا الجهاد يلا هنا قاتلوا. إحنا ما في ضوابط وفي شروط، ويجب أن يكون أن تكون الراية واضحة، ويجب بارك الله فيكم أن تكون الأمور يعني واضحة جدا في هذه المسألة. بارك الله فيكم. Dann ist die Frage hier, die wichtig ist natürlich, wenn wir über dieses Thema sprechen, weil wir wissen, viele Leute, die nutzen dieses Thema aus, damit sie gegen den Islam was sagen. Erstmal sage ich etwas, ja? Wir reden über Geschichte und über die Sira von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das bedeutet, wir sind hier in Deutschland, wir wollen hier Frieden und wir wollen hier weder kämpfen noch zum Dschihad aufrufen, weil wir sowieso nicht in der Lage sind und nicht Befugnis haben, dass wir zum Dschihad aufrufen. Sowieso. Wir sind normale Leute, wir können, sind kein Führer der Muslime oder kein zum Beispiel Khalif, damit wir sagen, ja, jetzt machen wir. Das geht nicht. Erstens. Zweitens, Barakallahu fikum, wenn wir über dieses Thema sprechen, dann sprechen wir von dem geschichtlichen Aspekt, weil wir unsere Religion sozusagen lernen und wir wollen auch das verstehen. Drittens, Al-Jihad heißt nicht heiliger Krieg. Das heißt nicht heiliger Krieg, liebe Brüder und Schwestern, aufpassen. Weil manche sagen, denken ja, das wäre heiliger Krieg. Auf keinen Fall. Warum gab es dann Al-Jihad? Und nochmal, ich wiederhole, was ich gesagt habe. Al-Jihad heißt nicht nur kämpfen. Al-Jihad kann mit Zunge sein, kann mit Koran sein, kann mit Diskussion sein, kann nicht mit dem Herzen sein, alles in allen Bereichen. Wenn du nach Wissen suchst, dann ist das auch eine Art von sich bemühen und Dschihad. Deshalb aufpassen. Aber warum hat, denn, oder nicht warum, was sind die Weisheiten, dass Allah das erlaubt hat? Aber bevor wir das weiterkommen, dann lassen wir die zwei Fragen am Ende. Erstens, was sind die sozusagen die Weisheiten? Erstens, Barakallahu fikum, dass die Religion weiter bestehen bleibt. Dass der Islam weiter besteht. Weil die Leute von Mekka, die wollten die Muslime umbringen, vernichten. Und wenn sie die Muslime vernichten, dann wie sollen sie das machen? Und dass man sagt immer, nein, wir machen nicht. Dass die Muslime sagen, wir machen nicht, und dann kommen die Leute von Mekka und die töten alle Muslime, dann gibt es keine Religion mehr. Deshalb, das ist das Erste, das bedeutet die Sicherheit, dass die Muslime ihre Religion praktizieren können und dass der Islam weiter bestehen kann. Zweitens, dass man Gerechtigkeit schafft, dass derjenige, der Unrecht tut, nicht mehr Unrecht tut, dass der Opfer seine Rechte bekommt vom Täter. Aber wenn der Täter, der schlechte Täter, immer tut und Unrecht tut und der Opfer, der ungerecht behandelt wird, gar keine Möglichkeit hat, bis wann? Das ist zweites. Drittens, Frieden zu schaffen. Frieden zu schaffen und Frieden zu sichern. Und die Religion, dass die Leute ihre Religion praktizieren können. Auch wenn sie keine Muslime sind. Auch wenn sie Christen sind oder Juden sind. Deshalb war das eine Weisheit. Viertens, damit der Islam sozusagen weiter besteht und damit auch die Leute, die anderen auch davon hören. Weil wenn man die Mushrikin lässt, die Leute von Mekka lässt, dass sie den Propheten töten oder dass sie die Muslime töten, dann wie sollen die das weitermachen? Und hier habe ich zwei Fragen. Dann. Die zwei Fragen sind jetzt von mir. Hat Moses gekämpft? Musa a.s. hat gekämpft? Man sagt, ja, Moses hat gekämpft. Hat David a.s. und Musa a.s. hat gekämpft? Natürlich auch. Okay, sind sie schlecht? Da sagt man, nein. Und die andere Bemerkung ist, wird Jesus kämpfen, wenn er wiederkommt? Ja, der wird kämpfen. Das sagen wir nicht, wir nicht, nicht. Aber die Christen sagen, Armageddon, Harmageddon, die reden davon, nicht wir. Und die glauben dran, nicht wir. Okay, warum dann ist Kampf bei ihnen gut? Wenn man jetzt gegen Terror kämpft gegen Terror, ist das schlecht oder gut? Sagt man gut, weil man die Terroristen ausschaltet. Okay, das ist in Ordnung. Aber ist das in Ordnung? Sagt man ja. Okay. Wieso dann, wenn gesagt wird, dass der Prophet Muhammad damals um die gleichen, sage ich jetzt, Aspekte und Inhalte gekämpft hat, das ist falsch. Subhanallah. Die zweite Frage ist, wir fragen jemanden, egal von welchem Land, habt ihr ein Verteidigungsministerium? So, ja natürlich. Sagen wir, was macht man ein Verteidigungsministerium und was macht die Armee? Was? Warum habt ihr ein Verteidigungsministerium und Armee? Sagen ja, um Frieden zu sichern, um Gerechtigkeit zu bewahren, um sozusagen das Land zu schützen und die Leute zu schützen. Okay. Wieso dürft ihr und andere nicht? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Aber ich sage nochmal, das ist nur Erklärung, damit man das versteht. Und Al-Dschihad im Islam, auch wenn wir vom Kampf sprechen, das hat Bedeutung, das hat, sage ich jetzt, Bedingungen, das hat Voraussetzungen und das hat Regeln. Nicht wie manche denken, ja, der geht und der macht eine Bombe in einen Bus oder in ein Kaufhaus oder in einem Zug oder in ein Flugzeug und dann denkt man, ja, ich mache Dschihad. Das ist kein Dschihad, weder Dschihad noch was anderes. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Aufpassen, barakallahu fikum. Ich sage das, weil das unsere Religion ist. Wir müssen barakallahu fikum unterscheiden. Innenfleisch. Ja. Innenfleisch, weil das ist eine Gotteswille vor einem Prophet und das ist eine Menschenanscheidung. Ja, nee, das ist schön, was du sagst. Ja, da kann man nicht vergleichen. Dort ist von Allah erlaubt und hier ist von den Menschen. Nee, aber weil manche Leute, die tun sowas, Achim, und die denken, sie machen was Gutes. Das heißt, wenn er ein Kind tötet oder wenn er eine Frau tötet und wenn er die Leute sozusagen Angst macht, dann denkt er, der macht etwas für Allah und das stimmt nicht. Falsch interpretiert. Ja, Und deshalb aufpassen, barakallahu fikum jazakumullahu khairan. Al-Jihad kann in unserer Religion Pflicht sein und kann natürlich ein nicht Pflicht für jede Person sein. Und das Urteil ist, dass es nicht Pflicht für jede Person ist. Das nicht will. Aber das braucht einen Führer, das braucht ein Land, das braucht ein System, das braucht Regeln und sowas. Auf jeden Fall das nicht unser Thema, weil wir hier in Deutschland leben. Wir wollen weder sozusagen kämpfen, wir wollen hier in diesem Land Frieden. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Aber wir reden über den geschichtlichen Aspekt in diesem Zusammenhang. Tab'an al-Jihad marra fi tarikh al-Islam marra bi marahil. مضى بمراحل. الطور الأول كان مقصورا على كفار قريش. الطور الأول عليكم السلام. الطور الأول كان مقصورا على كفار قريش. بارك الله فيكم. يعني قتال كفار قريش. لماذا؟ لأنه كانوا يستضعفون المسلمين ويفعلوا ذلك. الطور الثاني كان قتال قريش وبعض قبائل المشركين الذين تحالفوا مع أهل قريش. الطور الثاني بارك الله. الطور الثاني كان في قتال بعض القبائل العربية التي تحالفت مع قريش. الطور الثالث كان عاما، كان عام. الطور الرابع كان في قتال اليهود، والطور الخامس بارك الله فيكم كان في الدفاع عن الإسلام بعد أن هوجم المسلمون من قبل الروم ومن قبل الفرس. هذه الأطوار. يعني أول شيء كان قريش، بعدين أحلاف قريش، بعدين أهل قريش الجزيرة، وثم اليهود، وآخر شيء خرجت خارج جزيرة العرب، صارت بالنسبة لي الروم. طبعا هناك أكاذيب كثيرة يرددها أعداء الإسلام، أن الإسلام قام على السيف، وأن أهل الإسلام أجبروا الناس على دخول الإسلام، وهذه الدعوة باطلة ظالمة، لأن الإسلام لم يقم أبدا على السيف. وأكبر دليل على ذلك أهل أندونيسيا وأهل ماليزيا، ثم أكبر دليل على ذلك المسلمون اليوم الذين يدخلون الإسلام في ألمانيا، من أجبرهم؟ وفي إيطاليا وغير ذلك. فالحمد لله رب العالمين، لا إكراه في ديننا، ونحن بارك الله فيكم لا نكره أحد على الإسلام. وثم الذي يتكلم عن هذا أول شيء فليتكلم أول شيء عن العصور الوسطى وعصور الظلام في أوروبا. النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 عاما يدعو إلى الإسلام ويصبر على الظلم، وأصحابه يقتلون ويظلمون، والنبي صلى الله عليه وسلم أبدا ما رفع السلاح، أبدا ما رفع السلاح، بل هاجر الصحابة وتركوا أرضهم من أجل دينهم. ولا يجوز للمسلم أن يظلم، حتى لو قاتل لا يجوز له أن يظلم. ثم الدين الإسلام بارك الله فيكم، الإسلام هو دين السماحة ودين الصبر ودين التسامح. وأكبر مثال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة، من تقم والمسلمون لم يهاجموا أحد، لم يهاجموا، إنما دافعوا عن أنفسهم، ما كانوا يبدأوا بقتال. فذلك ننتبه لهذه المسألة بارك الله فيكم، لكن سنسمع كثير من الأمور، فنسأل الله السلام. بارك الله فيكم. Their jihad had, that's what here, their jihad in the Greek religion, then he should not say that. Al-jihad is like jihad in the tongue, mit der Zunge, jihad mit dem Herzen, jihad. Wenn du nach Wissen suchst, dann ist das Jihad. Wenn du nach Halal suchst, dann ist das Jihad. Alles. Du bemühst dich. Aber es gibt keinen heiligen Krieg im Islam. Bei uns der Krieg ist niemals heilig. Auf jeden Fall, es gab hier Phasen. Die erste Phase war bezüglich Quraysh. Die zweite Phase war bezüglich die Verbündeten, die mit Quraysh waren. Die dritte Phase war in den arabischen Halbinseln. Vierte Phase war in der arabischen Halbinsel und gegen die Juden, die sich verbündet haben mit den Götzendienern gegen die Muslime. Und die fünfte Phase war natürlich gegen die Römer und die Persen, weil die Perser und die Römer, die haben die Muslime angegriffen. Das heißt, in der Geschichte, es gibt klaren Beweis, die Muslime haben nicht angefangen, die haben sich nur verteidigt. Die haben sich nicht nur verteidigt. Und dann kommen diese Lügner, heutzutage und früher auch, und die behaupten, ja, der Islam wurde durch das Schwert verbreitet. Okay, wenn das so gewesen wäre, wer hat die Deutschen oder die Italiener oder die Amerikaner oder die Franzosen, die heute den Islam annehmen, wer hat diese Leute mit dem Schwert zum Islam bekehrt? Wer hat die Leute von Indonesien und Malaysia mit dem Schwert bekehrt zum Islam? Die haben das einfach nur angenommen. Aber wenn wir sagen, dass die Muslime ihr Gut und ihr sozusagen ihr Seelen, ja, verteidigt haben, das heißt nicht barakallahu fikum, dass die Muslime was Schlimmes gemacht haben oder getan haben. Und wenn man spricht und so weiter, wer mit Schwert die Religion verbreitet hat, dann sollte man die Kreuzritter, die Kreuzritterzüge nennen, und da sollte man die Inquisition in Spanien nennen, und da sollte man noch etwas nennen, und zwar die Kirche im Mittelalter, was sie gemacht hat und was heute gemacht wird, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Deshalb, aber wir sagen in diesem Zusammenhang, das war in einer Phase, dass diese Religion geschützt werden sollte, weil die Leute von Mekka, die haben die Muslime getötet und die Muslime haben Mekka verlassen. Und dann kamen sie trotzdem, nachdem sie Mekka verlassen haben, da kamen die Leute und sie wollten sie töten. Was können sie tun? Was können sie tun? Okay, 13 Jahre, 15 Jahre, Entschuldigung, 15 Jahre Geduld. Dann, was können sie mehr machen? Und deshalb diese Lüge, dass die Muslime Blut und sowas haben wollen, das ist alles gelogen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns barafikum bewahren.